Lust nach Licht. O Mensch, mein Mensch, mache deinen Weg heraus aus der Nacht. Von Pan, Iopan, Iopan, Iopan, komme über das Meer. Von Sizilien und Arkadien her. Umherziehen wie Bacchus mit Faunen und Leoparden und Nymphen und Satyren als holde Garden. Auf einem milchweißen Esel kommen über das Meer. Zu mir, zu mir. Komm mit Apollo im Brautgewand. Komm mit Artemis seidenbeschuht und wasch deinen weißen Schenkel, schöner Gott, im Mond der Wälder, auf dem marmornen Hügel. Die im Grübchen geformte Dämmerung des bernsteinernen Quell. Tauche das Purpur des leidenschaftlichen Gebets in den karmesinroten Schrein, die scharlachrote Schlinge. Die Seele, die staunenden Blickes erschreckt, da sie euer sinnlich Weinen erblickt. Durch das verworrene Gehölz, den knorrigen Stamm des liebenden Baums. Der Geist und Seele und Körper und Hirn ist, komm über das Meer. Iopan, Iopan, Teufel oder Gott, zu mir, zu mir. Mein Mensch, mein Mensch. Komm mit gellendem Trompetenklang über den Bergesang. Komm mit tiefmurmelnder Trommel von der Grell. Komm mit Flöte und mit Pfeif, bin ich nicht reif. Ich, die warte und ringe und biege, mit Luft, die keine Zweige hat, dass ich einschmiege meinen Körper, müde von jeder Umklammerung. Stark wie ein Löwe und scharf wie eine Viper. Komme, oh, komme. Ich bin starr von der einsamen Lust der Teufelei. Stoße das Schwert durch die bittere Fessel, Alpha-Schlinger, Allerzeuger. Gib mir das Zeichen des offenen Auges und das erigierte Andenken des dornigen Schenkels und das Wort des Wahnsinns und Mysteriums. O Pan, Iopan, Iopan, Iopan, Pan, Pan, Pan, Pan, ich will ein Mensch. Tut, wie ihr wollt, wie ein großer Gott es kann. O Pan, Iopan, Iopan, Iopan, Pan, ich bin erwacht. In dem Griff der Schlange der Adler hackt mit Schnabel und Kralle. Die Götter weichen zurück, die großen Tiere kommen. Iopan, ich bin geboren zum Tode auf dem Horn des Einhorn. Ich bin Pan, Iopan, Iopan, Pan. Ich bin eure Gattin, ich bin euer Mann, Bock eurer Herde, ich bin Gold, ich bin Gott, Fleisch für euer Gebein, Blüte für eure Rute. Mit Hufen aus Stahl renne ich auf dem Stein, durch Solstitium, Spur zum Äquinox. Und ich tobe und ich züchtige und ich trenne und ich entreiß, immerwährend, Welt ohne Ende.